Also Lukas, ich bin aus dem ersten Stock. Ich wohne gleich über dir. Ja, ich glaub, du sahst mich schon hier. Hörst du mal etwas nachts ganz spät? Eine Art von Lärmi, wenn wir kämpfen sehen. Frag mich nur nicht, was es war. Frag mich nur nicht, was es war. Frag mich nur nicht, was es war. Ich glaub, ich bin wohl ungeschickt. Versuch auch nicht laut rumzuschreien. Vielleicht bin ich ja verrückt. Will auch nicht zu alt genug sein. Schlage nur, bis man weint, dann fragst du nicht mehr, wie's gemeint. Man darf nicht so diskutieren, man darf nicht so diskutieren, man darf nicht so. Tür nur weh. Wenn du mich fragst, sag ich das so. Und ist auch dein Problem nicht sowieso. Ich glaub, ich will nur sein für mich. Und nichts zerbricht, man wird auf mich. Frag mich nur nicht, wie's mir geht. Frag mich nur nicht, wie's mir geht. Frag mich nur nicht. Ich heiße Lukas, ich bin aus dem ersten Stock, ich wohne gleich über dir, ja, ich glaub, du sahst mich schon hier. Hörst du mal etwas nachts ganz spät, eine Art von Lärm, wie wenn wir kämpfen sehen. Frag mich nur nicht, was es war, frag mich nur nicht. Frag mich nur nicht, was es war. Ich frage nur, bis man weint. Dann fragst du nicht mehr, wie's gemeint. Man darf nicht so diskutieren. Man darf nicht so diskutieren. Man darf nicht so.